Erster König Ben-Hadad von Aram sammelte sein ganzes Heer. 32 Könige halfen ihm mit Pferden und Wagen. Sie belagerten die Stadt Samaria. Zweiter Ben-Hadad schickte Boten in die Stadt zu König Ahab. Er ließ ihm eine Nachricht bringen. Dritter Ben-Hadad sagte, dein Silber und dein Gold gehören mir. Auch deine Frauen und Kinder gehören mir. Vierter König Ahab antwortete, mein Herr und König, ich mache alles. Ich und alles von mir gehört dir. Fünfter, die Boten kamen noch einmal zurück. Sie sagten, Ben-Hadad will dein Gold und deine Kinder jetzt haben. Sechster, morgen schicke ich meine Diener zu dir. Sie suchen in deinem Haus. Sie nehmen alles Schöne einfach mit. Siebter, Ahab rief alle wichtigen Männer des Landes. Er sagte, dieser Mann will uns Böses tun. Er will alles von mir nehmen. Achter, die Männer und das Volk sagten, hör nicht auf ihn. Mach das auf keinen Fall. Neunter, Ahab sagte zu den Boten, ich gebe das Gold. Aber die Diener dürfen nicht suchen. Die Boten gingen weg. Zehnter, Ben-Hadad wurde sehr böse. Er sagte, ich mache Samaria ganz kaputt. Meine Soldaten sind sehr viele. Elfter, Ahab antwortete, man soll nicht stolz sein vor dem Kampf. Der Sieg kommt erst am Ende. Zwölfter, Ben-Hadad trank Wein mit den anderen Königen. Er hörte die Antwort. Er sagte, macht euch bereit zum Angriff. Dreizehnter, ein Prophet kam zu König Ahab. Er sagte, Gott hilft dir heute. Du wirst das große Heer besiegen. 14. Ahab fragte, wer kämpft zuerst? Der Prophet sagte, die jungen Männer. Du fängst den Kampf an. 15. Ahab zählte die jungen Männer. Es waren 232. Dann zählte er das Volk Israel. Es waren 7000. 16. Sie gingen am Mittag aus der Stadt. Ben-Hadad war betrunken. Er trank mit den 32 Königen. 17. Die jungen Männer gingen zuerst raus. Ben-Hadad schickte Speer. Sie sagten, Männer kommen aus Samaria. 18. Ben-Hadad sagte, fangt sie lebendig. Egal, ob sie Frieden wollen oder Krieg. 19. Die jungen Männer kamen aus der Stadt. Das ganze Heer folgte ihnen. 20. Jeder Israelit tötete einen Feind. Die Aramäer liefen weg. Ben-Hadad floh auf einem Pferd. 21. König Ahab zog aus dem Tor. Er nahm die Pferde und Wagen. Er besiegte die Aramäer. 22. Der Prophet kam wieder zu Ahab. Er sagte, sei stark. Nächstes Jahr kommt der König von Aram wieder. 23. Die Diener von Ben-Hadad sagten, Israels Gott ist ein Berggott. Wir müssen im Flachland kämpfen. Dann gewinnen wir. 24. Mach es so, schick die Könige weg. Setze andere Anführer an ihre Stelle. 25. Sammle ein neues, großes Heer. Kämpfe im Flachland gegen sie. Dann werden wir sicher gewinnen. 26. Ein Jahr später sammelte Ben-Hadad sein Heer. Er zog nach Afek zum Kampf. 27. Die Israeliten machten sich bereit. Sie sahen aus wie zwei kleine Gruppen Ziegen. Die Aramäer waren überall. 28. Ein Mann Gottes kam zu Ahab. Er sagte, Gott hilft dir wieder. Die Aramäer denken, Gott ist nur auf Bergen. 29. Sie warteten 7 Tage lang. Am 7. Tag begann der Kampf. Israel tötete 100.000 Aramäer. 30. Der Rest floh in die Stadt Afek. Die Stadtmauer fiel auf viele Männer. Ben-Hadad versteckte sich in einem Haus. 31. Seine Diener sagten, die Könige von Israel sind gut. Wir ziehen alte Säcke an. Vielleicht lässt er uns leben. 32. Sie zogen Säcke an. Sie gingen zu Ahab. Sie sagten, Ben-Hadad will leben. Ahab sagte, er ist mein Bruder. 33. Die Männer freuten sich über das Wort. Sie sagten, ja, dein Bruder Ben-Hadad. Ahab ließ ihn auf seinen Wagen. 34. Ben-Hadad sagte, ich gebe dir die Städte zurück. Du darfst Läden in Damaskus bauen. Ahab ließ ihn frei. 35. Ein Prophet sagte zu einem Freund, schlag mich. Gott will das so. Aber der Freund wollte nicht. 36. Der Prophet sagte, du hast Gott nicht gehorcht. Ein Löwe wird dich beißen. Ein Löwe tötete den Mann. 37. Der Prophet traf einen anderen Mann. Er sagte, schlag mich. Der Mann schlug ihn blutig. 38. Der Prophet verband sein Gesicht. Er war nun unkenntlich. Er wartete an der Straße auf den König. 39. Der König kam vorbei. Der Prophet rief, ich sollte einen Gefangenen bewachen. Aber der Mann ist weggelaufen. 40. Ich hatte viel zu tun. Da war er plötzlich weg. Ahab sagte, das ist deine Schuld. Du musst sterben. 41. Der Prophet nahm den Verband schnell ab. Ahab sah, es ist ein Prophet von Gott. 42. Der Prophet sagte, Gott wollte Ben-Hadad bestrafen. Du hast ihn freigelassen. Jetzt musst du für ihn sterben. 43. König Ahab war sehr traurig und böse. Er ging nach Hause nach Samaria.